Mein Schatz, ich liebe dich und das ist der Beweis. Du bist mein Ein und Alles und ich will, dass du das weißt. Ich würde alles geben, damit du bei mir bist. Ich merke es jetzt, wie sehr es mir fehlt, dass du mich küsst. Seitdem du weg bist, hab ich die Lust verloren. Lust zum Leben, Lust zum Lieben, innerlich bin ich gestorben. Bitte komm zurück, damit ich wieder lebe. Ich geb dir alles, was ich hab von mir aus meiner Tränen. Ich hab einen Fehler gemacht, bitte vergib mir. Ich möchte wieder leben, deshalb will ich zu dir. Es wäre viel schöner, würde ich jetzt bei dir sein. Doch ich sitze in meinem Zimmer und bin wieder ganz allein. Ich fühl mich einsam, guck, es tut mir leid. Glaub mir bitte, dass ich diese Worte ernst mein. Ich will dich jetzt zurück, ich würde alles geben. Mein Herz, meine Seele und sogar mein Leben. Ich fühl mich einsam, guck, es tut mir leid. Glaub mir bitte, dass ich diese Worte ernst mein. Ich will dich jetzt zurück, ich würde alles geben. Mein Herz, meine Seele und sogar mein Leben. Ich möchte mich entschuldigen, ich hab dich sehr verletzt. Es hat mein Herz rausgerissen, so als wär's mit deinem vernetzt. Doch ich hab verstanden, dass ich ohne dich nicht kann. Wenn du nicht bei mir bist, fühl ich mich nicht wie ein Mann, sondern wie ein kleines Kind. Hilflos suche ich nach Liebe und ich habe angesehen, dass ich sie nur von dir kriege. Ich denke gerade nach und ich vermiss die Zeit, als wir noch gemeinsam waren, du und ich zusammen vereint. Ich fühl mich einsam, guck, es tut mir leid. Glaub mir bitte, dass ich diese Worte ernst mein. Ich will dich jetzt zurück, ich würde alles geben. Mein Herz, meine Seele und sogar mein Leben. Ich fühl mich einsam, guck, es tut mir leid. Glaub mir bitte, dass ich diese Worte ernst mein. Ich will dich jetzt zurück, ich würde alles geben. Mein Herz, meine Seele und sogar mein Leben. Hey Alessa, ich wollte dir nur sagen, dass ich dich liebe. Und ich hoffe, dass du endlich wieder zu mir zurückkommst. Weil ich vermisse dich über alles. Und ich liebe dich, mein Schatz. Und weil ich dich so sehr liebe, kommt hier nochmal der Refrain. Ich fühl mich einsam, guck, es tut mir leid. Glaub mir bitte, dass ich diese Worte ernst mein. Ich will dich jetzt zurück, ich würde alles geben. Mein Herz, meine Seele und sogar mein Leben. Ich fühl mich einsam, guck, es tut mir leid. Glaub mir bitte, dass ich diese Worte ernst mein. Ich will dich jetzt zurück, ich würde alles geben. Mein Herz, meine Seele und sogar mein Leben.